Die Jödelden Schildwachen von Balladen von Karl Spittler, aufgenommen für LibriVox.org von Algy Pug. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Jödelden Schildwachen. Am Uetliberg im Zürichbiet, da steht ein Pulverturm im Ried. Herr Cavaluzzi, der Major, pflanzte drei Mann als Wacht davor. Ihr bleibt hier stehen, ihr Sackelot, und dass sich keiner muckst und rot, sonst, Strahl und Hagel, gibst etwas. Verstanden? Also, merkt euch das. Das bog er um den Albesrank, wo er ein Tröpflein Roten trank. Ein Schöpplein schöpft er, oder zwei, da weckt ihn eine Melodei. Dreistimmig, wie ein Engelchor, scholl's hinterm Pulverturm hervor. Da half kein Zweifeln, das ist klar, die Schildwach jurlte fürwahr. Wer galoppiert jetzt, ventre et her, wie blitzt und strahlt vom Albis her? Vor allem haltet dieses Fest, drei Tage jeder in Arrest. Jawohl, das kam mir just noch recht. Um eines aber bitt ich, sprecht, wie diese Frechheit euch gelingt, dass einer auf dem Posten sinkt. Da sprach der Erste: Kommandant, dort unten liegt mein Heimatland. Ich schützt es mit der Flinte mein, wie sollt ich da nicht lustig sein? Der Zweite sprach: Herr Cavaluz, seht ihr das Rathaus dort am Stutz? Dort wählt ich meine sieben Herren, drum dien ich froh, drum leist ich gern. Der Dritte sprach: Ich halt als Norm, s ist eine Freud, die Uniform, s ist eine mutige Mannespflicht, da muß man jauchzen, oder nicht? Der Junker schrie: Zum Teufel hin, die erste Pflicht heißt Disziplin. Ihr Lause, wart, euch krieg ich schon, glaubt mir's, und wettete davon. Am selbigen Abend spät indes meint Oberst Lafont in der Mess. Was Kuckucks hat nur der Major? Er kommt mir heut ganz närrisch vor. Singt, pfeift und mögt in seinen Bart. Das ist doch sonst nicht seine Art. Der Cavaluzzi hörte das, sprang auf den Stuhl und hob sein Glas. Mein lieber vetter Ferdinand, Stadtrat und Oberst so benannt, wenn einer kommt und hat die Ehr und dient in solchem Militär von wettefestem Bürgerholz, gesteift von Trotz, gestirrt von Stolz, Lauskitze, die man büßen muß, weil innen Schilden ein Genuss, Mannschaften, wo der letzte Hund hat ein Ideal im Hintergrund, komm her beim Stücks, stoß an beim Eid, wer da nicht mitmögt, tut mir leid. Ende von Die Jodelnden Schildwachen.